Haben Sie Fragen dazu? Dann schreiben Sie uns doch. Unsere Anschrift: Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt. Für die Schweiz: Postfach 650 in 48 00 Zofingen, Schweiz. Ich befehle Sie der Gnade Gottes an und grüße Sie mit einem herzlichen Gottbefohlen, Ihr Rudi Joas. Das war unser religiöses Programm. Dieses Programm wird Ihnen präsentiert von Radio 86 in Kooperation mit RTL Luxemburg und China Radio International. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage www.radio86.com. Danke fürs Zuhören. Hier ist Radio China International. BRI aktuell. Die Welt im Blick. Hallo und herzlich willkommen im Studio von Radio China International. Begrüße ich Xi Jing ganz herzlich. Nun die Nachrichten. Die Schlagzeilen: Schiffkollision in Hongkong, Trauertag festgelegt.